Nach dem Tag aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nach dem Tag. Die Kissen sind wie Messer, weiß und spitz. Mich presst mein Bett, als läge es auf mir. Aus finstren Wänden spritzen Blitz nach Blitz. Breit dröhnt mein Herz und stößt mich wie ein Tier. Das ist, der über seine Zeit hinaus mich starr verfolgt und überwacht, der Tag, weil bei dem langen Leuchten seines Blaus mein Blick der Dämmerung zugewendet lag. Genuss, der mich so gütig halb erhält, entätzend des Gehirnes allzu sehr, in Frauen und Kinos abgeschwächte Welt, in Worte, Weine, Spiel versüßtes Meer. Nun steht ihr ganz und hart und riesig auf, seit Sonne in der Nacht und höhnisch Glück und macht mich so lebendig. O hört auf, schafft, den ihr blindlings schufet, mich zurück. Ja, ließet ihr, und senke ich hinein, ganz rasch in jenes zwischen jetzt und jetzt, zwischen die Ufer zweier harter Reihen, von keiner harten Brücke übersetzt. Ende von Nach dem Tag, gelesen von Sonja.